شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، كتاب السلام باب 31، الباب 31 بعد 100، باب فضل السلام والأمر بإفشائه. كابتل باي أويش داس إس زكس أينس وال باي باي إيم إس كتاب السلام. أنا أندريش باني. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، سورة النور. وقال تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة، مباركة طيبة، كذلك سورة النور. وقال تعالى: وإذا حييت فحيوا بأحسن منها أو ردوها. قال تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، سورة الذاريات. إذن أولا الآيات، ثم الأحاديث المتعلقة في هذا الباب. بارك الله فيكم. السلام يراد به التحية، والسلام السلام اسمه سبحانه وتعالى، السلام اسم لله سبحانه وتعالى، وهو أن تدعو لما تقول لإنسان السلام عليكم، أن تدعو له بأن يسلمه الله، يسلمه الله من كل آفة. فهو الدعاء بالسلامة من كل آفة، هذا معنى السلام. والصحابة رضوان الله عليهم من محبتهم لله سبحانه وتعالى كانوا يقولون: السلام على الله من عباده، السلام على جبريل، السلام على فلان، السلام على فلان. في الصلاة مثل التحيات. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلموا على الله، أن يقولوا السلام على الله، وإنما قال: إن الله هو السلام، يعني السالم من كل عيب ونقص، فلا حاجة أن تثنوا عليه بالدعاء بأن يسلم نفسه. ثم قال لهم: قولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإنكم إذا قلتم ذلك سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. والواجب علينا أن نستحضر هذه النية، بارك الله فيكم ويجزاكم الله خيرا، لما نقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فانتبه لهذا المعنى العظيم، بارك الله فيكم. والسلام مشروع بين المسلمين، مأمور بإفشائه. قال تعالى: إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، يعني سلموا عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، يعني أظهروه، أعلنوه. وإفشاء السلام سبب في المحبة بين الناس. أما الآيات التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإذا أردت أن تدخل بيتا لا تدخل إذا لم يكن بيتك، حتى تستأنس، يعني حتى تستأذن وتسلم. الأنس هنا يعني حتى لا يكون في قلبك وحشة. وإذا استأذن فهو يعني أذن له بذلك فهو مستأنس. وتسلم على أهلها، يعني تسلم على أهل البيت، السلام عليكم أدخل. وأما الآية الأخرى التي ذكرها المؤلف بارك الله فيكم فهي: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية، يعني إذا دخلت أي بيت فتسلم يعني فيها أناس أو ما فيها، فتقول السلام عليكم. وأما الآية التي بعدها: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. يعني إذا قال لك إنسان السلام عليك، تستطيع أن تقول عليك السلام، وتستطيع أن تقول السلام عليك ورحمة الله، السلام عليك ورحمة الله وبركاته. وهذا كله من باب الأفضلية، بأحسن عفوا منها، يعني الأحسن نوعا والأحسن كما والأحسن كيفية. فالأصل أنه إذا قيل لك السلام عليكم ورحمة الله فلا تجيب بالسلام وعليكم السلام فقط، يعني يقول عليكم السلام ورحمة الله على الأقل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فحيوا بأحسن منها أو ردوها. أما أهل الكتاب لو قالوا عليك السلام عليك بعبارة واضحة فتقول وعليكم السلام، لا بأس بذلك. أما إذا ما حيوك بعبارة صحيحة فلا ترد عليهم. وأما الآية الأخيرة التي ذكرها المؤلف بارك الله فيكم: إذ دخلوا، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، أي ذكر علماء النحو أن إجابة إبراهيم أكمل من سلام الملائكة، لأن الملائكة قالوا سلاما فقط بالنصب، وهو مصدر منصوب لفعل محذوف أي نسلم سلاما. أما إبراهيم فرد بالأكمل قال سلام، أي هنا عليكم سلام، فقال سلام أي عليكم سلام، فهي جملة اسمية تدل على الثبوت. فرده أكمل في ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. Es geht in diesem Kapitel, bei mir ist das Kapitel 5, bei euch ist 6er. Bei dem anderen Buch ist Kapitel 6, bei mir ist Kapitel oder Buch 6, Entschuldigung. Bei mir ist Kapitel 131, bei euch ist das 6.1, und zwar Barakallahu fikum, Vorzug des Grüßens. Und Gebot zur Verbreitung des Grußes und Gebot zur Verbreitung des Grußes. Man sieht hier, das geht um Barakallahu Fikum, um Begrüßen. Und Begrüßen hat hier, wir müssen aufpassen, Begrüßen hat zwei Möglichkeiten. Die islamische Begrüßung mit Assalamu alaikum und die allgemeine Begrüßung. Und die kann mit jedem Wort sein, aber was nicht verboten ist. Mit jedem Wort, barakallahu fikum, barakallahu an, was nicht verboten ist. Manche Gelehrten sagen, das heißt Tahiyya. Tahiyya. Und hier nennt man Salam. Auf jeden Fall, der Autor, wie er immer macht, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan, er fängt erstmal mit der Ayat, erstmal Koran und dann die Hadithe und manchmal Erklärung oder Aussagen der Gelehrten. Und zwar vom Koran bringt der Autor, barakallahu fikum, die folgenden Ayat, und zwar sinngemäß übersetzt: Und ihr glaubt, betretet nicht Häuser, die nicht die euren sind, ehe ihr um Erlaubnis gebeten und seine Bewohner begrüßt habt. 24, 27, das wird die Sura 24, das ist Sura Nur, Licht. Ja, 27. Zweite Ayah, barakallahu fikum. Doch wenn ihr ein Haus betretet, dann begrüßt euch gegenseitig mit einem Gruß, gleichsam von Allah, voll Segen und Güte. Auch barakallahu fikum 24, die Ayah 61. Das nächste barakallahu fikum, und wenn ihr mit einem Grußwort begrüßt werdet, dann grüßt mit einem nicht noch schöneren zurück oder erwidert es zumindest. Das ist 4, An-Nisa 86. Und das letzte: Ist dir nicht die Geschichte von Ibrahim, Ibrahims geehrten Gästen zu Ohren gekommen, als sie bei ihm eintraten und sprachen: Frieden. Er antwortete: Euch Frieden. 51, die Ayat 24, 25. Nein, Entschuldigung. Jetzt kommen wir zu diesen Ayat. Erstmal, bevor wir zu dieser Ayat kommen, was bedeutet überhaupt, wenn wir sagen As-Salam? Erstmal, As-Salam ist ein Name Allah subhanahu wa ta'ala. As-Salam ist ein Name von den Namen Allahs subhanahu wa ta'ala. Und wenn man jemanden sagt As-Salamu alayka oder As-Salamu alaykum, dann hat das eine Bedeutung. Das heißt, du machst Bittgebet für die Person, dass die Person bewahrt wird. Dass die Person bewahrt wird von jeder Makel und von jeder Krankheit oder von jedem Bösen. Also wenn du sagst Assalamu alaika, das heißt mit anderen Wörtern, möge Allah subhanahu wa ta'ala dich bewahren von allem, was schlecht ist. Das ist die Bedeutung. Und deshalb, barakallahu fikum, wenn man Assalam sagt, sollte man diese Bedeutung spüren. Also du machst ein Bittgebet. Das geht nicht darum nur, Assalamu alaikum. Nein, nein. Das hat mit Bittgebet zu tun, wenn du einem Muslim sagst, Assalamu alaikum. As-Sahaba radwallahu alayhim am Anfang. Passt auf, das ist sehr wichtig. As-Sahaba am Anfang, sie haben gesagt, Assalamu ala Allah. Das heißt, Frieden auf Allah. As-Salamu ala Jibril, Frieden mit Jibril. As-Salamu ala fulan und fulan, Frieden mit wem und mit dem und mit dem und mit dem. Dann hat der Prophet sallam ihnen verboten und er sagte, sagt nicht As-Salamu ala Allah, sagt nicht As-Salamu ala Ibadah, nämlich Allah ist As-Salam. Allah ist As-Salam. Das bedeutet, Allah ist vollkommen und Allah subhanahu wa ta'ala hat keinen Makel und Mängel. Deshalb, ihr sollt nicht sagen, o Allah, lass dich selber bewahren von jedem Makel und Mängel. Ihr braucht sowas nicht zu sagen, weil Allah subhanahu wa ta'ala, der Vollkommene ist. Und deshalb sagt ihr, Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Friede sei mit uns und mit den guten Dienern Allahs. Nämlich, wenn ihr das sagt, dann begrüßt ihr so jeden Diener, der gut ist, im Himmel und auf Erde. Dieses Wort, Salam alaikum. Wenn wir sagen, At-tahiyyatu lillahi salam, Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, dann begrüßen wir jeden Diener, der gut ist. Im Himmel und auf dieser Erde. Deshalb ist sehr wichtig, Barakallahu fikum, dass wir, wenn wir Assalamu alaikum sagen oder Salam sagen, dass wir diese Bedeutung spüren, weil das sehr wichtig ist. Barakallahu fikum wa jazakumullah khair. Und wie wir schon gesagt haben, Barakallahu fikum, ich meine, Assalam ist eine religiöse Handlung in unserer Religion. Und zwar, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, Wallahi, bei Allah, ihr werdet nicht ins Paradies kommen, bis ihr den richtigen Iman verinnerlicht. Und ihr werdet den richtigen Iman nicht verinnerlichen, bis ihr euch vor Allah subhanahu wa ta'ala möget. Und ihr werdet euch nicht vor Allah lieben, oder ihr werdet euch nicht lieben, außer, und der Prophet sagte hier, soll ich euch etwa erzählen? Etwas, wenn ihr das tut, dann werdet ihr euch lieben. Dann sagt er, Afshu salama bainakum, verbreitet den Friedensgruß unter euch. Das heißt, wenn man Salam alaikum zueinander sagt, dann werden die Leute sich lieben und mögen. Schau mal, wenn du zu jemandem gehst, sagst du Hallo. Ist anders, wenn du ihm sagst, Assalamu alaikum. Ein Moslem, wenn er dich sieht, sagst du ihm Salam alaikum, ist total anders. Der hat sofort ein Mitgefühl. Der weiß, du bist Moslem. Wie er. Und deshalb ist es eine gute Geste bei euch im Islam, dass du jeden Moslem, den du kennst oder nicht, du sagst ihm Assalamu alaikum. ألقي السلام أو افشي السلام أقرئ السلام أو أن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. Dass du jedem sagst Assalamu alaikum, ob du ihn kennst oder nicht. Schaut mal hier, subhanallah. Heute du siehst fünf Leute zusammen und da kommt einer, der sagt nur zu einem Assalamu alaikum und die anderen vier gar nicht. Nein, das ist eine Tradition hier. Hier in Deutschland zum Beispiel, du kommst direkt zu einem. Du sagst ihm nur Assalamu alaikum, alle anderen nicht. Du sagst ihm nur Hallo, alle anderen nicht. Es interessiert ihn nicht. Ja, oder mit Holz. Oder. Aber uns Muslime, wenn du kommst, dann sagst du allen Assalamu alaikum. Deshalb, Barakallahu fikum, Assalam ist sehr wichtig in unserer Religion. Und zwar die Ayat, die der Autor ja gebracht hat, Barakallahu fikum, wo ihr glaubt, betretet nicht Häuser, die nicht die euren sind, ehe ihr um Erlaubnis gebeten und seine Bewohner begrüßt haben. Das bedeutet, betreten eines Hauses, betreten eines Fremden, sage ich jetzt, Hauses. Du darfst nicht einfach in ein Haus reingehen in unserer Region. Bevor du gehst, du musst Salam alaikum sagen. Du musst erstmal um Erlaubnis bitten. Darf ich rein? Assalamu alaikum. Wenn die Leute sagen, wa alaikum assalam, darf ich rein? Dann ja oder nein. Nicht so einfach rein. Das gilt auch, barakallahu fikum, wenn die Leute zusammenreden, da sollte man nicht so einfach reinkommen zwischen ihnen und hier mit jemandem reden. Sollte man warten, ob man reden darf. Und das sind bestimmte Regeln im Islam. Die sind diese Adab, was wir im Islam haben. Man darf nicht so einfach reingehen, sondern warten, darf ich? Weil, du weißt nicht, angenommen, ja, du willst rein in ein Haus, die Frauen sind nicht bedeckt. Oder eine Person macht etwas, der will nicht, dass du ihn siehst dabei. Oder die reden etwas Privates. Oder die haben vielleicht in der Wohnung, die Wohnung ist schmutzig. Oder die wollen, dass du was nicht siehst. Deshalb, man darf nicht, barakallahu fikum, ein Haus betreten, außer dass man erstmal um Erlaubnis bittet und auch Assalam sagt. Und übrigens in unserer Religion, du sagst jemand zum Beispiel, darf ich zu dir kommen? Oder darf ich rein? Der sagt dir nein. Das ist kein Problem. Das ist kein Problem. Aber heutzutage, wenn du jemandem sagst, der klingelt bei dir zum Beispiel und der will zu dir, sagst ihm, ich habe jetzt keine Zeit, tut mir leid. Der sagt, was ist das? Der ist arrogant. Und der ist so, obwohl Allah sagt, subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا. Wenn zu euch gesprochen wird, kehrt zurück, dann kehrt ihr zurück. Der Prophet sagte, wenn jemand dreimal klopft bei seinem Bruder und der Bruder macht nicht auf, das ist kein Erlaubnis. Also der hat dir kein Erlaubnis gebeten. Deshalb gehst du zurück. Aber heute ist das anders. Und wir müssen auch, barakallahu fikum, lernen. Es ist, die Leute, die haben nicht immer Zeit füreinander. Auch wenn sie die besten Brüder sind, auch die besten Freunde sind. Sollte man lernen. Deshalb, wenn du ein Haus betreten willst, da brauchst du diese Sache. Barakallahu fikwa, jazakumullah khairan. Und wenn ihr Häuser betritt, dann begrüßt euch gegenseitig. Eine Begrüßung von Allah subhanahu wa ta'ala. Gesegnet und schön. Das heißt, wenn man auch reinkommt, dann sagt man Assalamu alaikum. Übrigens, wenn jemand zu dir kommt und er sagt kein Assalamu alaikum, ist dein Recht, mit ihm nicht zu reden und gar nicht zu erwidern. Zum Beispiel einer kommt zu dir, sagt mal, gib mir das bitte. Dein Recht ist, du reagierst gar nicht. Bis die Person sagt Assalamu alaikum. Dann reagierst du drauf. Und das ist eine Sache, die viele nicht wissen. Aber wenn du das heute mit den Leuten machst, dann werden sie dich komisch anschauen. Deshalb, man sollte ihnen erklären. Man sollte ihnen erklären. Zum Beispiel, der kommt zu dir und der redet einfach ohne Assalamu alaikum. Du sagst ihm, achi, erstmal Assalamu alaikum. Du sagst Assalamu alaikum, alaikum Assalam, bitteschön. Dann barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Die nächste Ayah ist, wenn euch begrüßt werdet mit einer Begrüßung, dann erwidert das mit dem Besseren oder mit dem Gleichen. Jemand kommt zu dir und sagt Salam alaikum. Sagst du nicht nur alaikum. Besser. Aber besser, wa alaikum assalam wa rahmatullah. Gleich, wa alaikum assalam. Mehr besser. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Weißt du, das mit Lohn verbunden. Salam alaikum 10 Hasana. Wa rahmatullah 20. Wa barakatuh 30. Du kommst 30 Hasana. 30. Die Sahaba, als sie zusammen waren und sie liefen, oder gab es einen Baum und die müssten sich trennen. Die haben sich getrennt und nach dem Baum kamen sie wieder zusammen. Die haben Salam alaikum zueinander gesagt. Heute, wenn zum Beispiel, wenn du einen Bruder, zum Beispiel, du sagst ihm dort Salam alaikum, dann gehst du raus, du kommst wieder, du triffst ihn und sagst ihm Salam alaikum. Er sagt, oh, hast du nur Salam alaikum? Du hast das gesagt, خلاص. Der Arme, der versteht nicht, dass man dadurch Hasanat bekommt. Der Arme versteht nicht, dass es ein Bittgebet ist. Dass Allah dich bewahrt, dass Allah dich schützt. Und barakallahu fikum, das letzte ist mit Ibrahim alayhi salam. Ah, Entschuldigung, das wird, wenn jemand dir sagt Salam alaikum, sagst du, wenn Juden, Christen oder Kuffar dir sagen Salam alaikum, wenn sie so sagen, Assalamu alaikum, du hast zwei Möglichkeiten. Entweder zu sagen, wa alaikum nur, oder du sagst, wa alaikum assalam, kein Problem, wenn sie genau Assalamu alaikum sagen. Weil damals die Juden, die kamen zum Propheten, sie haben gesagt, Assalamu alaikum. Assalam bedeutet Tod. Tamam. Esselam, Essam. Und wenn du schneller redest, Esselamu Aleyküm, Esselamu Aleyküm. Hä? Esselamu Aleyküm, Esselamu Aleyküm. Der Mensch sagt, tot für dich. Dann sagt er und vor euch. Nur, meinen Sie Esselam, dann vor euch Salam. Frieden, Frieden. Meinen Sie tot, dann vor euch. Einmal kamen sie und sie haben gesagt, Assalamu alaikum wa Muhammad. Aisha hat das gehört. Die hat gesagt, wa alaikum assalam. Tod vor euch. Ihr Enkel von Schweinen und von Affen. Möge Allah euch. Der Prophet sagte, Aisha, stopp, stopp. Schauen wir, wie sie den Propheten geliebt hat, dass sie ihn verteidigt hat. Dann sagt, stopp, Aisha. Hast du nicht gehört, was ich gesagt habe? Und dann sagt er, wenn die Weichheit in einer Sache weggezogen wird, dann ist das nicht schön geworden. Und wenn die Weichheit dabei ist, dann ist das schön. Ma nuzi'a ar-rifqu min shay'in illa shana. Deshalb, das ist Barakallahu fikum bezüglich Salam. Und die letzte Ayah ist sehr schön. Oder die Ayat, was er geholt hat, der Autor, rahimahullah ta'ala. Also Barakallahu fikum von Surat al-Dhariyat, Surah 51. Und zwar, هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إبراهيم عليه السلام kam zu ihm. Es kamen zu ihm Leute, aber die waren anders als normale Menschen. Die waren so schön und die haben sich so bewegt, so verhalten, das ist nicht menschlich eigentlich. Als sie reinkamen, da haben sie gesagt Salama, Salama, أينو سلم سلاما. Das wir begrüßen. Salama. Ibrahim alayhi salam sagte, faqala salamun. Das ist sehr schön, da habe ich Sprache. Einmal Salama und einmal Salamun. Das bedeutet, alaikum as-salam, hat er ihnen gesagt. Also Ibrahim alayhi salam hat besser erwidert als ihr Begrüßung. Das bedeutet, barakallahu fikum, sagallahu khairan. As-Salam war auch bekannt bei den Gelehrten, bei den Propheten, die vor unserem Propheten sallam waren. Die haben auch. Und deshalb diese Begrüßung ist für die guten Diener Allahs. Deshalb, das ist Barakallahu fikum. Erstmal, das sind die Ayat. Und jetzt kommen wir zu Hadithen, und zwar وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ أي الإسلام خير؟ أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. الحديث عند البخاري ومسلم. إذن الصحابة رضي الله عليهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلموا، فقالوا أي الإسلام خير؟ فقال تطعم الطعام، أي من احتاج إليه، من احتاج إليه تطعمه، وتقرأ السلام، أي تقول السلام عليكم، والسلام عليكم تسمى قراءة السلام وإلقاء السلام، على من عرفت ومن لم تعرف. يعني لا يكون سلامك سلام معرفة فقط، بل يكون سلامك سلام مثوبة وإلفة، لأن المسلم يثاب على سلامه. كما ذكرنا الحديث، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، وفي آخره أفشوا السلام بينكم. فالذي يسلم سلام المعرفة يفوت سلام كثير. إلا الذي تمر به كافر يهودي نصراني إلى غير ذلك. فهذا ما تقرأ عليه السلام، ما تقرأ عليه السلام. فأما الفاسق المعلن بفسقه فهذا تسلم عليه إلا إذا في هجره مصلحة حتى سام سلم. الكافر ما تسلم عليه، أما إذا سلم عليك هو بلفظ السلام وسمعت السلام فلا بأس. أما الثالث فإنسان مسلم لا تعرف عليه فسقا فسلم عليه، والبادئ بالسلام أجره أعظم. أما الذي يفعل شيئا كبيرا وفي عدم إلقاء السلام تأديب له وزجر عن المعصية فلا بأس بذلك، حتى السلامة الخالدة. ولكن هذا ما يحل للمسلم فوق 3 أيام إلا إذا استمر في المعصية وغير ذلك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. عبد الله، عبد الله ابن عمرو، ابن العاص، sagte, ein Mann fragte den Propheten sallallahu alaihi wasallam, welcher Islam, welcher Islam ist der beste? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, tut'imu at-ta'am, welcher Islam ist der beste? Er sagte, du speist die Speise. Und begrüßt, wen du kennst oder nicht kennst. Oder wir können sagen, jeden, den du kennst oder nicht. بارك الله فيكم جزاكم الله خير. تذكير داغم natürlich diese Überlieferung haben wir schon gehabt, aber das geht darum, erstens sehr schönes im Hadith steht hier, أي الإسلام خير. Islam ist Islam. Islam ist Islam. Es gibt nicht 5 Islam. Aber wieso sagt er, welcher Islam ist der beste? Das heißt ja, welche Person praktiziert den Islam am besten? Das heißt, es gibt in Praktizierung der Religion auch Stufen. Der Islam, die Islampraktizierung von einer Person ist besser als die andere Person. Und deshalb, man sieht, dadurch sagt man, das ist den besseren Islam. Weil die Person besser praktiziert. Was ist am besten, was ich tue im Islam, damit meine Religion besser ist? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, min husni islamil mar'i tarku ma ya'ni, zum guten Islam einer von euch ist, dass er das verlässt, was ihn nicht angeht. Deshalb, welcher Islam ist am besten? Er sagt, tut'imu at-ta'am, du speist die Speise. Was bedeutet du speist die Speise? Das heißt, wenn die Leute Essen brauchen, dann gibst du ihnen. Und natürlich am wichtigsten ist deine Familie. Du speist deine Familie, deine Kinder, du speist deine Nachbarn, wenn die deine Hilfe brauchen, deine Verwandten und die Muslime. Und auch wenn du nicht Muslime speist, wenn die Essen brauchen, dann kein Problem. Das ist auch mit Lohn verbunden. وتقرأ السلام على من عرفتها ومن لم تعرف. Und dass du jedem begrüßt, den du kennst oder nicht. Und hier, Barakallahu fikum, das geht darum, dass genau was ich vorhin erzählt habe, dass einige Leute, wal-iyadu billah, der gibt jemanden nur Salam, weil er ihn kennt. Das wird, wenn fünf Muslime auch dabei sind, der sagt nur einem Salam alaikum, die anderen nicht. Und übrigens unterscheidet zwischen Hände schütteln und zwischen Salam alaikum sagen. Das geht hier um Sagen. Nicht um Hände schütteln erstmal. Hände schütteln nennt man Musafaha. Das ist Musafaha. Aber sagen, Salam alaikum. Weil, wenn du jetzt zum Beispiel, es gibt jetzt vier Brüder hier, und ich komme und sage nur Umar, Salam alaikum. Die anderen gar nicht. Das ist falsch. Weil man den Lohn verloren hat. Da sollte man allen begrüßen, alle begrüßen. Und die beantworten. Natürlich aber, aufpassen, wenn die Muslime sind, alaikumussalam, wenn sie Muslime sind, wenn sie Kuffar sind und alles, was nicht Muslim ist, ist Kafir. Aufpassen. Jeder, der nicht Muslim ist, ist Kafir. Jude, Christ, Buddhist, Qadiani, Baha'i, Hindu, ich weiß nicht was, alles, was nicht Muslim ist, ist Kafir von. Bei dieser Gruppe, du sagst nicht Salam alaikum. Wenn die sagen Salam alaikum, dann sagst du wa alaikum. Jetzt aber bei Muslimen, wir haben verschiedene Möglichkeiten bei einem Muslim. Und so, barakallahu fik, die erste Möglichkeit ist, dass dieser Muslim ein guter Muslim ist, den kennst du. Dann natürlich versuche immer als erstes Salamu alaikum zu sagen, damit du den Lohn bekommst. Schau mal, du sagst ihm Salamu alaikum, erstmal bekommst du 10 Hasanat. Du sagst, alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, der bekommt 30. Und weil du angefangen hast mit Salam, du warst Grund für Salam, du bekommst 10 plus seine 30, du bekommst 40. Hasan. Das ist jetzt ein Muslim, der gut ist und du kennst ihn. Es gibt einen Muslim, der ist normal. Du weißt nicht, was er macht, aber ein Muslim normal. Auch sagst du ihm Salam alaikum. Aber jetzt kommen wir. Ein Muslim, der wal-iyadu billah große Sünde begeht. Bid'a macht. Große Sünde begeht. Bid'a macht. Was machst du mit dem? Wenn durch Salam diese Person vielleicht erinnert wird, dann sagst du ihm Salam alaikum. Auch wenn er Sünde begeht. Auch wenn er Bedarf begeht. Wenn aber die Sünde ständig ist und die Bid'a groß ist und durch Verweigern von Salam diese Person eventuell seine Sünde verlässt und sein Bid'a verlässt, dann darf man hier ihn nicht begrüßen. Aber das ist selten und aufpassen, nicht bei jedem verwenden. Weil ein Muslim seinen Bruder nicht mehr als 3 Tage boykottieren darf. Nicht mehr als 3 Tage. Aber diese Leute, dass man ihnen, ich meine, manche Leute, du siehst ihn, du gibst ihm keinen Salam. Warum? Ja, der raucht. Ja, wenn er auch raucht, ist Muslim. Kannst du ihm Salam alaikum sagen? Aber einer, wal-iyadu billah, der macht immer Riba und Namima, man sagt ihm 1000 Mal, nein, falsch, mach das nicht, der macht das immer. Sag man ihm nicht Salam alaikum. Warum sagst du mir Salam alaikum? Ja, wenn man dir Salam alaikum sagt, dann machst du immer Riba und Namima und schimpfst du und so weiter. Wenn du das verlässt, dann sage ich dir Salam alaikum. Das darf man. Aber heutzutage ist es anders natürlich. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله آدم صلى الله عليه وسلم قال اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك فقال السلام عليكم، فقالوا السلام عليك ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. ففي هذا الحديث دليل على أن هذه الخليقة كانت من العدم، وإنها لم تكن شيئا مذكورا، والله سبحانه وتعالى خلق الإنسان، وأن الملائكة أجسام وليسوا أرواحا كما يزعم. وكذلك بارك الله فيكم أن السنة في السلام السلام عليك إذا كان واحدا، وإذا كانوا جماعة تقول السلام عليكم، ولا بس أن تقول واحد السلام عليكم، وأن السلام متلقن من الملائكة بأمر الله، قال له تحيتك وتحية ذريتك، فمن حيانا بالسلام عليه بالسلام حييناه، وعليكم السلام بأحسن منها ورحمة الله ورحمة الله. أما الكافر إذا قال لك السلام عليكم ورحمة الله، ما ترجع له وعليكم السلام ورحمة الله، تقول له عليكم أو عليكم السلام فقط، رحمة الله لا، انتبه، لأنه ما يدعى للكافر بالرحمة، يدعى له بالهداية. فكانت اليهود تتعاطس عند النبي صلى الله عليه وسلم، تتعاطس، يجي يتعاطس، أتسي الحمد لله الحمد لله، حتى يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم يرحمكم الله، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، ما يقول من يرحمكم الله، يهديكم الله. فانتبه لهذا، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. أبو هريرة رضي الله عليه بليفة تدرس البروفيت صلى الله عليه وسلم زاكته ألس الله آدم عليه السلام شوف sagte er, geh und begrüße diese dort sitzenden Engel mit dem Friedensgruß und höre so dann auf ihre Art, den Gruß zu erwidern. Dieser Gruß soll für dich und deine Nachfahren sein. Er, Adam a.s., sagte ihnen, Assalamu alaikum. Und sie erwiderten, Assalamu alaika, Assalamu alaika wa Rahmatullah. Dann haben sie das, damit fügten sie dem Gruß wa Rahmatullah hinzu. Das war Al-Bukhari und Muslim. Erstens, zweitens an diesem Hadith, zweitens. Allah hat den Menschen erschaffen. Allah hat den Menschen erschaffen. Und der Mensch war nichts, das wird von nichts. Und das ist ein Beweis dafür. Als Allah Adam erschuf. Die Engel waren da, wo Adam. Dann barakallahu fikum, das nächste ist, die Engel, die sind Körper. Die sind nicht Geister, wie manche denken. Die Engel sind Geschöpfe. Und haben Körper. Zum Beispiel, der Prophet hat Jibril a.s. gesehen mit 600 Flügeln. Und wenn Jibril nur mit einem Flügel die Erde schlägt, dann ist oben, unten, unten, oben. 600 Stück davon. Horizont war voll. Aber die Engel haben die Möglichkeit, dass sie sich umwandeln. Und dass sie nicht zu sehen sind. Und das sind Geschöpfe Allah subhanahu wa ta'ala, die sind von Licht. Und dass sie reden. Adam a.s. sagte, Assalamu alaikum. Sie sagten, Assalamu. Natürlich hier, das war um zu lehren. Normalerweise, wenn jemand dir sagt, Assalamu alaikum, du sagst, wa alaikum assalam. Aufpassen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi Warahmatullah. Und aufpassen, man darf nicht wa alaikum salam sagen. Jemand kam zum Propheten und sagte, wa alaikum salam, ya Rasulallah. Der hat gesagt, wa alaikum salam ist der Gruß von Toten. Man sagt nicht wa alaikum salam bei Anfangen. Du sagst assalamu alaikum. Und die Begrüßung ist wa alaikum salam, kein Problem. Aber hier, das war, um zu lehren. Das heißt, auch barakallahu fikum, das bedeutet normalerweise, alle Kinder Adams, alle Nachschaffen von Adam a.s. sollten mit Assalam begrüßen. Weil Allah subhanahu wa ta'ala zu ihm sprach und sage, das ist dein Gruß. Das ist dein Gruß und deine Zurriya. Zurriya, das bedeutet deine Nachkommenschaft. Nachkommenschaft. Wir sind 21:30 Uhr. Wir stoppen hier, bi'izni ta'ala, bei Hadith Leipzig, 23.12.13, bei Hadith 851, bei mir, bei euch 847. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. رضي الله سبحانه وتعالى في المئة في المئة.